Sofia Urteilung der Repressalie der japanischen Regierung gegen den Generalverband der Japan-Koreaner veröffentlichte das Bangladesch-Korea-Freundschafts- und Solidaritätskomitee kürzlich eine Erklärung und betonte darin, dass zurzeit in Japan infolge der feindseligen Politik der japanischen Regierung gegen die TVJK und den Generalverband der Japan-Koreaner eine Anti-Koreaner-Stimmung, den Generalverband und die Japan-Koreaner zu diskriminieren und auszuschließen, herrsche.